Er trat zur Seite, um den heraufkommenden Priester und den Küster vorbeizulassen. Sie kamen, die Totenmesse zu halten. Svidrigailow hatte angeordnet, dass pünktlich zweimal am Tage Totenmessen abgehalten werden sollten. Er ging darauf seines Weges und Raskolnikow blieb eine Weile stehen, dachte nach und folgte dann dem Priester in Sonjas Wohnung. Er blieb an der Tür stehen. Der Gottesdienst begann leise, ernst und traurig. In dem Wissen, einmal sterben zu müssen, und in der Empfindung der Gegenwart des Todes lag für ihn immer etwas Schweres und mystisch Schreckliches, schon von früher Kindheit an. Aber er hatte schon seit langem keiner Totenmesse mehr beigewohnt. Außerdem war hier noch etwas anderes, etwas maßlos Schreckliches und Beunruhigendes. Er sah auf die Kinder. Sie knieten alle vor dem Sarg und Poletschka weinte. Hinter ihnen, still und schüchtern weinend, betete Sonja. »Sie hat mich in diesen Tagen kein einziges Mal angeschaut und mir noch kein Wort gesagt«, dachte Raskolnikow. Die Sonne beleuchtete hell das Zimmer. Der Weihrauch stieg in feinen Wolken empor. Der Priester las: »Gott schenke dir Ruhe«. Raskolnikow blieb bis zum Ende des ganzen Gottesdienstes. Als der Priester den Segen erteilt und sich verabschiedet hatte, blickte er sich eigentümlich um, bevor er ging. Nach Beendigung der Messe trat Raskolnikow an Sonja heran. Sie nahm plötzlich seine beiden Hände und lehnte den Kopf an seine Schulter. Diese kurze Freundschaftsgeste überraschte ihn. Wie? War es möglich? Nicht der geringste Widerwille, nicht der geringste Ekel vor ihm, nicht das leiseste Beben in ihrer Hand. Das war schon eine Art unermesslicher Selbsterniedrigung. So wenigstens fasste er es auf. Sonja sagte nichts und Raskolnikow drückte ihr nur die Hand und ging fort. Ihm wurde schrecklich schwer zumute. Hätte er in diesem Augenblick irgendwo hingehen können, um völlig allein zu bleiben, sei es auch für das ganze Leben, er würde sich glücklich gepriesen haben. Aber die Sache war die, dass er in der letzten Zeit, obwohl er fast immer allein war, nie das Gefühl hatte, wirklich allein zu sein. Er verließ öfters die Stadt und wanderte auf Feldwegen umher. Einmal geriet er sogar in einen Wald, aber je einsamer der Ort war, desto stärker empfand er die beunruhigende Nähe von etwas, das weniger beängstigend als vielmehr äußerst lästig war, so dass er jedes Mal schneller in die Stadt zurückkehrte, sich unter Menschen mischte, in Restaurants oder Schenken eintrat, den Trödelmarkt oder den Heumarkt aufsuchte. Hier war ihm dann leichter zumute und hier fühlte er sich sogleich einsamer.